Deutschland! Zurück sind zum Kaiser, Vaterland, in manche ausweglose Schlacht. Doch um zu rüsten, hatten sie den Sieg mit Heim gebracht. Blaue Dragoner hoch im Sande rennen geschwind in feindes Land. Im Kampf um Deutschland waren sie stolz und mutig mit Herz und Hand. Das Volk! Wir dieses Lied, das Reich, ziehen wir in den Krieg vom Führer, werden wir uns verneigen. Wir Dragoner werden weiter reiten. Wir fallen, singen wir dieses Lied, das Reich, ziehen wir in den Krieg vom Führer, werden wir uns verneigen. Wir Dragoner werden weiter reiten. Scheuten nicht den frühen Tod. Doch viele von ihnen retten nicht mehr ins neue Morgenrot. Sie siegten und starben im blauen Rocke, im deutschen Ehrenkleid. Als Gründer der neuen Zeit, für Deutschland zu sterben bereit. Wir dieses Lied, das Reich, ziehen wir in den Krieg vom Führer, werden wir uns verneigen. Wir Dragoner werden weiter reiten. Das Volk, singen wir dieses Lied, das Reich, ziehen wir in den Krieg vom Führer, werden wir uns verneigen. Wir Dragoner werden weiter reiten. Wir dieses Lied, das Reich, ziehen wir in den Krieg vom Führer. Werden wir uns verneigen, wir Dragoner werden weiter reiten fürs Volk. Singen wir dieses Lied fürs Reich. Ziehen wir in den Krieg vom Führer. Werden wir uns verneigen, wir Dragoner werden weiter reiten.